Ich wurde als Bombenleger beleidigt, nur weil ich schwarze Haare habe. Am Anfang habe ich versucht, es zu ignorieren, aber wenn ich an diesen Tag zurückdenke, verletzt es mich doch. Es ist traurig, dass solche Vorurteile immer noch existieren, nur weil ich aus einem anderen Land komme.